Danke für die Bridge. Super. Bevor wir jetzt in die Tagesordnung einsteigen, fangen wir mit dem an, wofür mit Sicherheit die meisten hier sind, mit den Ereignissen der Klausur und Dingen, die da passiert sind. Wir hatten, Moment, dann kann noch einer eben den Paki reinziehen, dann sind wir auch vollständig. Wir hatten letzte Woche Sonntag eine Vorstandsklausur in der AK3. Da standen diverse Themen auf der Liste. Unter anderem hatten wir da auch ein Gespräch mit Volker. Wir haben uns, um das jetzt vorneweg zu darauf geeinigt und auch Volker versprochen, ich habe ihm das auch quasi direkt persönlich versprochen, dass wir nicht über die Gründe für den Rücktritt und wie er selber ja auch auf Twitter und in seinem Wiki gesagt hat, seinen Parteiaustritt, dass wir da nicht drüber weiter reden werden mit euch. Wir respektieren das so, werden das nicht weiter tun. Volker hat uns, also auf der Klausur Anwesenden war der komplette Vorstand außer Daniel Zann, der wegen Klausurabgabetermin nicht kommen konnte. Wir haben dann den Austritt, über den ich nach Rücksprache mit unserer Datenschutzbeauftragten hier reden darf. Wir haben den Austritt schriftlich bekommen. Damit wird eine Neuwahl des Schatzmeisters notwendig. Die Idee, also wir haben erst überlegt, dass wir das prüfen müssen, ob wir neu wählen müssen, weil die Satzung an der so ein bisschen, an der Stelle so ein bisschen blöd formuliert ist. Es gab ja auch Diskussionen auf der Mailingliste dazu, wo einige Leute gesagt haben, nee, muss nicht neu gewählt werden, doch muss neu gewählt werden. Insofern ist die Diskussion meiner Meinung nach aber müßig letzten Endes. Wir brauchen eh einen Schatzmeister, also sollten wir so schnell wie möglich einen neu wählen. Ich würde den Vorschlag machen und einige im Vorstand haben auch schon darüber gesprochen, am 1.11., wo wir eh die Halle in Kleve gebucht haben, quasi vor dem TDPA am 1.11. einen ALPT zu machen und dort auf dem ALPT diesen einen Posten neu zu wählen. Damit müssen wir gar nicht über blöde Formulierungen in der Satzung diskutieren. Wir machen das da einfach, wählen nach und dann ist gut. Ich würde gerne Diskussionen dazu eröffnen. Ja, darf ich dazu auch was sagen? Klar, natürlich. Also erstens bin ich nicht zurückgetreten. Zweitens hebe ich hiermit das Datenschutzgeheimnis, was meine Person angeht, auf. Das heißt, ich möchte schon über den ganzen Vorgang hier öffentlich diskutieren. Okay, was ich zu dem Rücktritt sagen kann, Volker, da du ausgetreten bist, spielt es gar keine Rolle, ehrlich gesagt. Also mit einem Parteiaustritt bist du deine Ämter los. So, wenn du das aufheben willst und wir offen drüber reden sollen, dann können wir das hier gerne tun. Also das heißt gerne, gerne nicht, weil es halt Mist ist. Wir haben schriftlich mehrere Beschwerden bekommen über schwere Datenschutzvergehen, die bei einer Veranstaltung unter Volkers Verantwortung passiert sind. Und zwar auf dem Schatzmeister-Team-Treffen, was gar kein Schatzmeister-Team-Treffen war, weil diverse Mitglieder dabei waren, die nicht im Schatzmeister-Team sind. Auf diesem Treffen, wo nach Rücksprache mit unserer Datenschutzbeauftragten Volker zu eingeladen hat und Veranstalter war, sind offen, ohne sich vorher zu vergewissern, ob die Anwesenden eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben haben und auch nur ohne sich zu vergewissern, ob die Leute wirklich alle Mitglied sind, wurden Kontodaten, Mitgliedsdaten, Namen, Adressen und Mitgliedsnummern über einen Beamer an die Wand projiziert, direkt an einer großen Schaufensterscheibe, wo alle Vorbeigehenden locker von draußen zugucken konnten. Laut Einschätzung unserer Datenschutzbeauftragten ist dann ein schweres Datenschutzvergehen. Wir haben darüber mit Volker gesprochen und haben mit ihm in diesem Zusammenhang auch über eine mögliche Ordnungsmaßnahme gesprochen in diesem Fall, die unserer Meinung und auch der Meinung unserer Datenschutzbeauftragten zufolge notwendig war, haben dann Volker einiges an Bedenkzeit gelassen und nach einer Viertelstunde, nachdem er nach draußen gegangen ist, kam er wieder in den Raum rein und hat uns schriftlich seinen Parteiaustritt in die Hand gegeben. So, Art 1 habe ich den schriftlich auf dem Tisch liegen lassen und keinem in die Hand gegeben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du hast den uns gegeben, ob das in die Hand ist oder du den auf den Tisch legst, ist ja nur, also das spielt keine Rolle. Du hast auch gesagt uns allen, dass du austrittst und du hast es über diverse Parteimedien veröffentlicht. Es ist im Rahmen der ersten Erregung und so weiter, habe ich das Ding geschrieben und auf den Tisch liegen lassen. Das ist richtig. Aber nach reiflicher Überlegung bin ich zum Ergebnis gekommen, dass das ein Fehler war. Und das habe ich euch auch schriftlich mitgeteilt. Dann jetzt zum zu diesem Schatzmeistertreffen. Die Idee, einen Rechner oder die Daten auf den Rechner zu holen, hatte ein Mitglied der Versammlung. Und ein weiteres Mitglied der Versammlung hatte die Idee, dann das auf den Beamer zu werfen. Man kann natürlich sagen, ich bin schuld an dem Ganzen. Auf der anderen Seite waren da auch noch andere Leute anwesend, die also länger im Vorstand sind als ich. Also ist die Frage, ist dieses Unterlassen, was ich gemacht habe, nämlich zu fragen, habt ihr alle eine Datenschutzerklärung und eben auf den Beamer zu werfen, was also alles beides nicht meine Idee war. Das muss man also ganz klar sagen. Ist das mir anzulassen? Test, Test. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wunderbar. Wir haben da drüber diskutiert in der Runde und haben auch darüber abgestimmt, dass das eine Ordnungsmaßnahme beinhaltet, dieses Verhalten, Volker. Und wir haben das mit dir besprochen und du hast zu dem Zeitpunkt auch eingesehen, dass das so ist. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Also du kannst das gerne machen und wir können das gerne hier alles nochmal breitreten, aber du hast zu dem Zeitpunkt dein Verständnis geäußert und hast auch zugegeben, dass das ein eindeutiger Datenschutzfail war. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das nicht öffentlich machen, aus dem Grund, dass deine Person da nicht beschädigt werden sollte und dass uns das halt eben einfach eine Menge Ärger erspart. Jetzt kommst du an und sagst, okay, wir machen das öffentlich, wir treten das breit, alles klar. Es wird aber nicht auf nichts anderes hinauslaufen, dass jetzt alle Welt weiß, dass da ein Riesenfehler passiert ist und mehr nicht. Was willst du jetzt damit machen? Also mal ganz klar, ich habe es weder eingesehen, dass es mein Fehler war, noch habe ich es zugestanden. Nein, ich habe es nicht zugestanden und ich habe keine Einsicht dafür gezeigt, denn dann wäre ich ja vielleicht als Schatzmeister zurückgetreten, bin ich aber nicht. Das macht mich jetzt echt sprachlos, Volker. Darf der Volker vielleicht mal ausreden und die Situation aus seiner Sicht komplett schildern? Natürlich, danke. Danke. Dann würde ich ihn auch einfach mal ausreden lassen. Also wie gesagt, die Vorwürfe sind gemacht worden, aber ich habe in keiner Weise eingesehen, dass es mein Verschulden war und die Datenschutzverletzung. Denn letztendlich habe ich weder den Rechner rausgeholt, noch habe ich den Beamer angeschlossen. Von der Seite her ist das also von anderen Leuten getan worden, zum Teil von Vorstandsmitgliedern. Und von der Seite her möchte ich also ganz klar widersprechen, dass ich irgendwas eingesehen habe. Dass ich in meiner Erregung meinen Austritt dann auf den Zettel geschrieben habe und liegen gelassen habe. Okay, das ist meiner Erregung zu schreiben, aber im Nachhinein war das ein Fehler. Möchtest du noch was dazu sagen? Im Moment nicht. Okay, dann hätte ich gern die Einschätzung unserer Datenschutzbeauftragten, die gerade in den sprechenden Raum gekommen ist. Hallo Susanne. Hallo, ich überlege, was ich sagen soll. Also, mir wurde das Szenario mehrfach berichtet. Mir wurde auch berichtet, dass Volker die Organisation der Veranstaltung hatte, also somit die Verantwortung für die Veranstaltung. Dass Daten über den Beamer gelaufen sind, sind natürlich alle mit irgendwo im Boot. Aber Volker hätte es unterbinden müssen, dass personenbezogene Daten über den Beamer auf die Straße gebeamt werden, zumal er mehrfach darauf angesprochen worden ist nach den Berichten, die mir zu Ohren gekommen sind. Ich mache hier nochmal darauf aufmerksam, der Vorstand hat das geprüft, ich habe das auch nur entgegengenommen und weitergeleitet, dass mir diese Vorwürfe zu Ohren gekommen sind. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Es wurde von mindestens 2 Teilnehmern der Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht, dass das datenschutztechnisch bedenklich wäre, so offen mit Mitgliedsdaten und Kontodaten umzugehen. Wann wurde dieser Einwand erhoben? Bevor gebeamt worden ist. Davon habe ich nichts mitbekommen. Das muss sehr leise passiert sein. Ich möchte einen Eindruck noch ein bisschen richtigstellen. Volker, wir haben dich mehrfach gefragt, ob du noch länger Zeit für die Entscheidung brauchst. Also wirklich mehrfach. Und haben gesagt, möchtest du noch drüber nachdenken? Und du bist dann rausgegangen, bist wieder reingekommen. Ich habe dich nochmal gefragt, ob du nochmal drüber weiter nachdenken willst. Woraufhin du gesagt hast, nein, ich gebe euch hiermit meinen Austritt bekannt. Wir dir dann, ich dann gefragt habe, ob du uns das schriftlich geben würdest. Du hast gesagt, ja. Wir haben dir Zettel und Stift gegeben und du hast es aufgeschrieben. So. Dann habe ich dich noch gebeten, ob du uns die Mitgliedsnummer geben würdest noch. Und daraufhin hast du deinen Mitgliedsausweis rausgeholt und dahin gepackt. Und du hast auch Stunden später noch auf Twitter und im Wiki von deinem Austritt gesprochen. Also die Erregung muss ganz schön lang gedauert haben. Die Erregung hat genau gesagt bis gestern gedauert. Ja, aber wenn das... Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand ausgetreten ist auch. Dem wurde sozusagen eine Bedenkzeit gegeben, weil man den wir Betreffenden auch gerne halten wollte, und der hat sich dann bedacht und der Austritt, den hat er zurückgenommen. Und das wurde so akzeptiert. Im Normalfall machen wir es so, dass wir dann die Gesprächsrunde weiter öffnen und Leute dran nehmen. Wir können das gerne tun, nur bitte nicht einfach dazwischen quatschen. Das fände ich total super. Ich wollte noch die Vorstandsmitglieder, ob jemand anders noch seine Sicht der Dinge auf die Klausur geben würde. Das finde ich ganz schön. Genau, also das war mit, wenn ich jetzt was sagen darf, also es war auch mit Zettel und Stift, so wie ich das gesehen habe, es war sogar mein Zettel und ich glaube der Stift von wem auch immer. Und es war natürlich eine schwierige Situation, man muss es ganz ehrlich sagen, es war eine bedrückende Situation. Und jetzt weiß ich nicht alles, wie man es sagen darf. Ich weiß nicht, ich ziehe erstmal noch hier. Okay, möchte noch jemand aus dem Vorstand, der dabei war, was sagen? Also bis jetzt haben ja Dennis, Paki und ich dazu was gesagt. Ach ja, genau. Oder wen willst du erst? Ne, mach du. Genau, also so wie ich das jetzt dann auch über Twitter mitbekommen habe. Also wir können ja den Ross und Reiter beim Namen nennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für andere Motive wirft man uns, den anderen Vorstandsmitgliedern, denn teilweise vor, dass wir den Volker aus dem Schatzmeister-Team haben wollten? Sag ich mal, wenn es nicht die Datenschutzverstöße sein würden, also aufgrund dieser habe ich entschieden. Darf ich mal? Ja, natürlich, bitte Susanne. Ich wollte noch anmerken, es waren insgesamt, letzte Woche habe ich 3 oder 4, Jens, korrigier mich, es waren verschiedene Datenschutz, 4 waren es gegen Volker. Also es war nicht nur das, was hier dargestellt waren, es waren noch andere. Genau, es gab noch weitere Datenschutzverstößen außer den genannten. Winnie, wolltest du was sagen? Ja, ich kann dem Ganzen nur zustimmen, was bis jetzt Jens und Ronny gesagt haben. Wir haben Volker mehrfach die Wahl gegeben, er möge doch bitte drüber nachdenken. Wir haben ihm die nötige Bedenkzeit gegeben und er hat gesagt, er hat sie für sich ausreichend genutzt. Zu dem Vorwurf, wir hätten Volker rausgemobbt oder der Vorstand hätte Volker rausgemobbt als Schatzi, dem kann ich nur vehement widersprechen. Ich weiß, dass jeder von uns Volker mehrfach Hilfe angeboten hat. Volker, brauchst du hier was? Volker, brauchst du da was? Volker, können wir dich unterstützen? Wie kommst du da voran? Und wurde nur bedingt angenommen, beziehungsweise die Antwort war, nee, es ist alles okay. Also es kann uns keiner vorwerfen, dass ihm nicht die nötige Hilfe angeboten worden wäre. Danke. Also entschuldige bitte, das ist Blödsinn, was du da gerade sagst. Also ich muss da Winnie auch beisprechen. Ich habe auch mehrfach gefragt, wie ist denn der Stand mit dem Schatzi-Team? Ist alles in Ordnung? Wie viele Leute hast du im Schatzi-Team? Ich habe immer nur die Antwort bekommen, einige. So, das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich würde gern in den Sprechenraum gehen. Ich fange einfach von oben an, weil ich jetzt nicht auf die Reihenfolge geacht habe, wann wer dazugekommen ist. Das heißt, ich fange oben bei Captain Leto an. Ja, hi, von mir eher was Generelles als jetzt zu der Frage, was zwischen euch und Volker gelaufen ist. Das hört sich sehr, sehr, sehr unschön an und wir sind ja auch eine Partei mit Datenschutz und so und abgesehen davon ist es generell wichtig. Ich würde dafür plädieren, dass ihr euch auf jeden Fall nochmal Gedanken drüber macht oder ja, ich weiß nicht, wie weit man das jetzt in die Öffentlichkeit tragen sollte, auf jeden Fall euch nochmal damit befasst, wie viele Personen tatsächlich Zugang zu persönlichen Daten der Mitglieder haben müssen und guckt, wie man diesen Kreis so klein wie möglich halten kann. Also ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, immer wenn es darum ging, dass irgendwelche Teams um Ämter gegründet werden, was sicher notwendig ist, da Arbeit zu entlasten. Aber dass man da mal schaut, wer eigentlich alles jetzt an Mitgliederdaten kommen muss und ja, dann eben auch drauf schaut, dass sowas natürlich nicht mehr vorkommt. Sind wir gerade dabei? Wir sind gerade dabei, unsere Teams zu prüfen. Die liebe Susanne, unsere Datenschutzbeauftragte, schaut uns da ganz doll und auf die Finger. Und wir sind halt echt gerade dabei, mehr darauf zu achten, aber ist ein guter Hinweis. Sorry, wenn ich nochmal ganz kurz nachhake oder nachsetze. Ich meine auch, den Kreis derer klein zu halten, die dort mit einbezogen werden, auch wenn es formal korrekt läuft. Man hat eine DSV, ja, dann darf man's, aber ist natürlich immer besser, wenn so wenig wie möglich zugezogen werden. Danke. Ja, natürlich. Danebot. Ja, was Captain Leto gesagt hat, kann ich unterstützen. Ich würde auch dazu appellieren, den Rücktritt vom Austritt zu akzeptieren. Also Volker weiterhin als Mitglied der Piratenpartei anzusehen. Und er hat immer auch die Möglichkeit, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht als möglich angesehen wird, einen neuen Eintritt zu erklären natürlich. Aber das wäre die... Ich würde die erste Variante vorziehen. Dann habe ich den Eindruck nach den Schilderungen, dass es sich um fahrlässige Verstöße handelt gegen den Datenschutz, dass da kein Vorsatz dahinter ist. Volker hat nicht vorgehabt, irgendjemanden jetzt vorsätzlich bloßzustellen oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach vielleicht ein bisschen Unerfahrenheit mit den strengen Datenschutzregeln. Da würde ich sagen, dass da vielleicht auch eine Ordnungsmaßnahme einfach reicht, wenn man das dann ahnden will. Und ja, das wäre es schon. Okay, danke. Dazu vielleicht noch die Info für die Leute, die nachkommen. Auch das war ein Gespräch und Volker, ich hoffe, ich mache damit jetzt keinen Fehler. Es war in dieser Woche nicht der einzige Datenschutzverstoß und es war auch bei weitem nicht der erste. Es gab schon vorher in den letzten Jahren weitere Beschwerden über Datenschutzverstöße. Also es ist nicht neu in dem Sinn. Also entschuldige, da gab es, soweit ich weiß, einen Vorwurf. Und zwar habe ich mal über Twitter mitgeteilt, dass jemand nicht Mitglied im Ortsverband Pullheim ist. Das wusste aber jeder, der diese Person persönlich kannte und der in unsere Sitzung kam. Das hat also nichts mit Datenschutz zu tun gehabt. Flo ist der Nächste. Ja, moin zusammen. Punkt 1. Die Bundessatzung ist da recht eindeutig. Paragraph 4 Absatz 5 sagt, jeder Pirat ist jederzeit zum sofortigen Austritt aus der Partei berechtigt, Textform erforderlich. Und deswegen sehe ich da auch keine gar keinen Diskussionsbedarf. Wenn Volker das erklärt hat, dann ist er ausgetreten. Punkt. Ich würde das auch nicht hier breit treten oder so, sondern wenn, dann möglicherweise vom Schiedsgericht oder sowas klären, wenn da Bedarf besteht. Der zweite Punkt, der mich dann interessiert, ist, der Volker hat eben davon gesprochen, dass es weitere Vorstände gab, die da anwesend waren, im Amt befindliche Vorstände. Möchtet ihr da was zu sagen? Möchte der Volker das möglicherweise etwas ausführen? Das ist ein Punkt, der mich interessiert. Jetzt das alles nur Volker anzulassen und die anderen da irgendwie also jetzt in diesem speziellen Punkt, was die anderen Sachen angeht, die anderen Verstöße, da weiß ich nicht, was da los ist, aber diesen speziellen Fall mit dem Beamer und so, wer dann noch beteiligt war, das würde mich schon interessieren, insbesondere eben, wenn es Vorstände waren. Danke. Also, ja, da kann ich was zu sagen. Okay, bitte. Weil es mich direkt betrifft, das war ich. Ich war auch anwesend. Ich war auch als eingeladene Person und als Mitglied, schon als aktives Mitglied des Schatzmeisterteams dort anwesend. Ich persönlich habe auch diese Schulung, wenn man das mal so nennen darf, mit durchgeführt. Also sagen wir mal so, ich habe mich nachher hingestellt und habe dieses eine Ticket, was da auf die Wand projiziert wurde, erklärt. Es geht also um ein Request-Tracker-Ticket, was über den Beamer auf die Wand projiziert worden ist. Ich war also an diesem Datenschutzverstoß mit beteiligt. Und wenn wir das hier schon breit treten, mir ist in der Tat auch eine Ordnungsmaßnahme auferlegt worden dafür. Mich betrifft das also auch. Das bedeutet gleichermaßen, dass ich an der Entscheidungsfindung, was Volker betrifft, nicht beteiligt war, weil ich nicht anwesend war, weil ich an der Beratung halt auch nicht teilnehmen konnte. Das, denke ich mal, erklärt diese Frage. Okay, dann. Kann ich mal was sagen? Ja, klar. Hi. Ja, ich finde das sehr interessant, diese Diskussion hier. Und aber ganz ehrlich, eigentlich geht es doch nur darum, ob dieser Austritt gültig war oder nicht. Also müssen wir das jetzt wirklich ewig ausbreiten, was jetzt sonst gelaufen ist? Also ich verstehe gerade nicht, in welche Richtung diese Diskussion jetzt sich entwickeln soll. Okay. Kurz, ich würde halt noch die Leute, die unten im Sprechenraum sind jetzt, würde ich gern noch dazu reden lassen. Halte ich für notwendig. Das ist auch ein besonderer Fall, wenn der Schatzmeister austritt. Das ist halt keine Kleinigkeit. So, da müssen wir auch drüber reden und dem ganzen Raum geben. So, und wenn das jetzt Zeit dauert, dann dauert das Zeit. So. Als ja, vielleicht nächstes, darf ich noch gerade sagen, natürlich. Es geht ja im Endeffekt, mein Austritt ist ja eine überhastete Reaktion aufgrund der Vorwürfe. Also ist es auch schon wichtig, die Vorwürfe darzustellen und zu sagen, welche sind die tatsächlich so schwer wiegend, dass ich des Amtes enthoben werden muss, denn die Alternative stand für mich im Raum. Es hieß entweder tritt zurück oder wir schmeißen dich raus. Also eine Sache möchte ich dazu sagen, überhastet hin oder her. Wenn jemand handschriftlich ein Austrittsschreiben formuliert, das unterschreibt, dafür Bedenkzeit bekommt, wir sind alle über 21 und geschäftsfähig und sind für unsere Unterschriften und Handlungen, die wir machen, verantwortlich. So, das ist, du kannst doch nicht, wenn du irgendeinen Vertrag unterschreibst oder irgendwas anderes sagen, ich war gerade nicht gut gelaunt, deswegen war das übereilt so. Wir haben dir wirklich Zeit gelassen und dich mehrfach gefragt, ob du noch mehr Zeit haben möchtest. Und du hast es dann mehrfach verneint. So, also so überhastet kann das gar nicht gewesen sein, weil du hattest immerhin genug Ruhe in einer leserlichen Handschrift, das auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Und ich denke, du bist geschäftsfähig, auch da geschäftsfähig gewesen. Laut Satzung ist ein Austritt mit sofortiger Wirkung gültig, wenn man den auf ein Blatt Papier geschrieben hat. So, das ist meine Einschätzung dazu. Susanne als nächstes. Ich wollte euch nur alle mal so ein bisschen ermahnen, weil seid bitte ein bisschen vorsichtig. Mir geht das hier langsam zu weit von wegen der Persönlichkeit. Danke im Übrigen, Stahlrabe, dass du dich vorhin selbst gemeldet hast. Sonst hätte ich einschreiten müssen. Also passt da ein bisschen auf, auch wenn es hier um andere geht. Also es ist nur Volker, der da gesagt hat, er möchte. Ansonsten ist das alles strengster Datenschutz, was wir hier bereden. Okay, danke Susanne. Genau, das habe ich eben vergessen, weil es wurde gefragt, wer da noch alles mit anwesend war. Das werden wir mit den Leuten klären, die da anwesend waren. Und euch jetzt gerade in diesem speziellen Fall, weil es da auch um Datenschutzvergehen geht, mit denen klären und nicht hier jetzt mit euch. Wir kommen zum nächsten. Sami ist die nächste. Ja, im Datenschutz und Transparenz, das sind zwei so Dinge. Was unter den Datenschutz fällt, ist klar, das bleibt auch darunter, muss auch darunter bleiben. Aber die Äußerung von Volker, auf die der Flo eben schon kam, es waren zwei Vorstandsmitglieder anwesend. Stahlraber hat es nun eben von sich selbst gesagt, was ich sehr gut finde, ich danke dir dafür. Ein zweites Vorstandsmitglied, ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass wenn das jetzt unter den Datenschutz fällt, wer an dieser Schatzmeistersitzung beteiligt war, wer da war, nicht genannt werden kann, das bietet nur Anlass zu den wüstesten Spekulationen und es wird nur unschön. Also es wäre schon ganz gut, wenn derjenige selbst sagen würde, ich war noch dabei. Danke. Ach so, es waren exakt diese beiden Vorstandsmitglieder da. Es war kein weiteres Vorstandsmitglied anwesend. Ja, ich habe nur gehört, wie Volker sagt, es waren noch zwei Vorstandsmitglieder da. Also üblicherweise ist das so, dass auch solche Schatzmeistertreffen dokumentiert werden. Ich weiß nicht, ob es ein Pad gibt. Ich glaube nicht, dass der Datenschutz bei einem öffentlichen Schatzmeistertreffen greift, denn es muss jedem klar sein, dass in der Regel auch eine Anwesenheitsliste und vielleicht sogar ein Wortprotokoll geführt wird. Ich weiß nicht, sicherlich haben wir das da nicht gemacht. Aber das kann jederzeit passieren. Also, dass wir uns jetzt hier noch darüber Gedanken machen müssen, ob wir sagen dürfen, wer da anwesend war oder nicht, das halte ich ein bisschen für übertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde, es spielt aber in dem Fall, wo wir um diesen einen speziellen, nämlich ist der Rücktritt von Volker gültig oder nicht, so, wo wir darüber reden, spielt es letzten Endes keine Rolle. So, Schreibreform ist der nächste. Ich habe meine Frage nicht beantwortet, Entschuldigung. Was war denn deine Frage? Volker hatte von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern gesprochen, die da anwesend gewesen sind. Nee, sind aber nicht, oder? Das waren Volker und Stahlrabe damals. Das waren nicht zwei. Genau. Das waren nämlich Schluss Volker 2, sondern inklusive Volker 2. Alles klar, ich bedanke mich. Ja, hallo. Ich sehe hier 1 plus x Probleme. Das erste Problem ist Volker zurückgetreten, nicht zurückgetreten oder sonst irgendwas und ein Stapel andere Probleme. Die anderen lasse ich jetzt mal beiseite. Könntet ihr damit aufhören, das erste Problem jetzt und hier zu besprechen? Euch gegebenenfalls jemanden suchen, der vermittelt in diesem Gespräch. Und das aufhören, hier zu diskutieren, bevor Menschen beschädigt werden. Danke. Das war unsere Absicht bei der ganzen, die ganze Zeit. Und ja, ich unterstütze das. Ja, und ich sage ganz klar, ich bin nicht zurückgetreten. Nixus. Ja, ich bin irritiert. Ich sag mal vorweg, ich war wahrscheinlich sogar auch in dem gleichen Raum, aber auf der ersten Etage anwesend und habe an einer Vorstandssitzung des KV Düsseldorf teilgenommen, nichts gehört und definitiv auch nicht die Projektionsfläche gesehen. Das ist aber nicht so spannend. Ich finde, und das tut mir wirklich für die Beteiligten sehr leid, man kann das Ganze nicht ohne den Zusammenhang sehen, dass Volker nicht gewollt war. Das ist auf der Wahlversammlung sehr deutlich artikuliert worden. Ich muss jetzt auch nicht sagen, von wem. Es gibt Leute, die sich dann dafür entschuldigt haben. Und wenn man das völlig glaubt, trennen zu können, dann ist das, um es vorsichtig oder freundlich zu formulieren, nicht besonders glaubwürdig. So, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde euch allen dringend raten, gesamt eure Standpunkte, die hier geäußert sind, wurden nochmal zu überdenken. Damit meine ich insbesondere auch dich, Jens, ja. Ich werf dir den nicht vor, ich sag nur, überdenke das, was du hier gesagt hast. Diese Eindeutigkeit, mit der hier unterstellt wird, dass jemand ausgetreten ist, der selber sagt, er hat es überhastet, übereilt getan und er nimmt diesen Austritt damit quasi zurück. Das komplett zu ignorieren und sich auf den Standpunkt zu stellen, da hat ein Zettel oder ein Blatt Papier auf dem Tisch gelegen und da hat das drauf gestanden. Okay, halte ich für zu wenig. Sorry, ich möchte nur aussprechen. Ich stelle auch gar keine Frage und dann bin ich fertig. Das halte ich für zu wenig. Ja, Also egal, wie man über Volker denkt oder nicht denkt, das ist völlig irrelevant. Hier gibt es eine ganz eindeutige Position von Volker, die ist diametral zu der Vorstandsposition, die hier geäußert wird. Und nochmal als letztes, jeder, ich habe das in den anderen Chat reingeschrieben, das kommt bei dem iPad nicht durch, der anwesend war und jetzt sagt, das hätte nicht sein dürfen, was da geschehen ist, hätte deutlich mehr tun können und müssen, als darauf hinzuweisen. Er hätte es nämlich aktiv verhindern können, im Zweifelsfall, indem er zum Projektor geht und einen Stecker zieht. Das ärgert mich ziemlich. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Okay, also es hat einfach einen Datenschutzverstoß gegeben und du kannst jetzt da spekulieren und jeder kann spekulieren, wie er lustig ist. Wir haben da ausgiebig darüber so diskutiert und was und versucht rauszufinden, was schwerer wiegt. Du kannst da gerne dir über uns eine Meinung bilden, aber wir haben diesen Entschluss auch mit Volker letztendlich zusammen getroffen. Wir sind nicht ausgetreten, Volker ist ausgetreten. Und es macht keinen Sinn, jetzt hier sich darüber das Maul zu zerreißen. Ich würde bitten, dass wir an der Stelle die Diskussion abbrechen. Wir werden mit Volker nochmal Kontakt aufnehmen und uns zusammensetzen. Aber das macht an der Stelle jetzt keinen Sinn mehr und ich bitte alle Beteiligten, das jetzt auch abzubrechen, weil sonst werden Leute wirklich beschädigt und das möchte ich nicht. Darf ich nochmal? Ja. Also eine Sache, die Volker vorhin gesagt hat, auf die ist hier gar nicht eingegangen worden. Er hat es so dargestellt, als sei ihm gesagt worden, tritt zurück als Schatzmeister oder wir schmeißen dich raus. Dazu hätte ich gerne noch eine Stellungnahme. Es stimmt, wir haben über Ordnungsmaßnahmen gesprochen und aufgrund der Schwere des Verstoßes haben wir auch über die Ordnungsmaßnahme nachgedacht, die Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden, zu entziehen. Ja. Aber ich möchte dazu sagen, bevor es dazu gekommen ist, irgendeine Ordnungsmaßnahme auszusprechen, ist er ja nun mal ausgetreten, hat diesen Zettel geschrieben und hat dann die Klausur verlassen. Und aber ich meine, stand im Raum, ne? Ich glaube, Maya ist irgendwie noch on. Jetzt ist das in meinem Gedächtnis so gewesen, dass geäußert wurde, ja, ich trete zurück. Und dann brauche ich ja nicht mehr Pirat sein und hiermit trete ich auch aus. Und damit ging das irgendwie so weiter. Also ich glaube nicht, dass der Austritt das Verlieren des Amtes nach sich gezogen hat, sondern dass zwei getrennte Prozesse in diesem Zeitpunkt waren. Genau. Also dazu kann ich ganz klar sagen, ich bin nicht als Schatzmeister zurückgetreten. Ich habe in meinem verwirrten Zustand, wenn man so will, anschließend habe ich sogar mein Auto gesucht, diesen Zettel ausgefüllt und habe ihn auf den Tisch liegen lassen. Kann jemand anders die Versammlungsleitung übernehmen, bitte? Könnt ihr das Thema bitte jetzt einfach beenden? Ja. Ich glaube auch. Kann jemand anders die Versammlungsleitung bitte übernehmen? Maya, du oder Paki? Ich kann gerade nicht, weil mein Mumble hakt wieder, wie üblich. Das ist leider so seit dem vorletzten Update. Also ich... Wie gesagt... Weiß jemand von unten das vielleicht macht für euch? Nee, ich würde sagen, wir beenden das Thema jetzt an der Stelle. Das bringt nichts, wir drehen uns da im Kreis. Es sind alle Informationen auf dem Tisch. Volker besteht auf seiner Version, wir bestehen auf unserer Version. Und wir werden da einen Weg der Mediation nochmal suchen, sei es mit dem LSG oder wie auch immer. Aber Fakt ist, Volker ist ausgetreten und diese Situation muss er erstmal so an sich akzeptieren. So, und da geht auch kein Weg zurück. Und wir müssen jetzt darüber reden, was wir mit der jetzigen eingetretenen Situation machen. Mehrere Leute haben darüber schon diskutiert, dass wir eine Neuwahl eines Schatzmeisters brauchen, und zwar in einem außerordentlichen Landesparteitag. Das heißt, wir müssen jetzt einen Termin finden und es gibt einen Antrag dazu, ich glaube von Fullerin, dass